Erster ein Lied von David. Er schreibt es für den Musikchef. Er will sich erinnern. Zweiter Gott, bitte hilf mir jetzt. Komm schnell zu mir. Rette mich. Dritter, böse Menschen wollen mich töten. Sie sollen weglaufen. Sie sollen sich schämen. Vierter, diese Menschen lachen über mich. Sie sagen, ha, ha. Sie sollen traurig sein. Fünfter, viele Menschen suchen Gott. Sie sollen sich freuen. Sie sagen, Gott ist sehr groß. Sechster, ich bin arm und brauche Hilfe. Gott, komm bitte schnell. Du bist mein Helfer. Warte nicht länger.